So, einen wunderschönen guten Tag allerseits. Mein Name ist Oliver Gassner und das alles ist hier wieder und ungeschnitten von der Webcam. Dies ist ein Video für die Playlist Literaturwelt. Ich werde es aber auch auf meinem eigenen Blog bei ogok.de verbloggen, weil es auch ein Business-Thema ist. Und natürlich bei blog.literaturwelt.de. Gerade hat es hier ein bisschen geholpert und ich hoffe, dass das so halbwegs funktioniert. So, heute geht es um dieses kleine Büchlein. Ich meine, im Februar? Ich glaube, im Februar auf so einem zweitägigen Sales-Event, muss man schon sagen, Seminar kann man es nicht nennen, weil da waren ein paar hundert Leute und es war jemand, der da vorne auf der Bühne rumhüpfte und Ja oder Ja schrie und so weiter. Es war trotzdem gar nicht so schlecht. Ich habe einige meiner Texte dann umgebaut. Und er hat unter anderem diesen Autor hier erwähnt, Zig Ziglar, und dass der in ihm so, wie soll man sagen, die Idee erweckt hätte, dass Verkaufen ja nicht einfach nur irgendwie hingehen und was verkaufen ist, sondern ein Prozess. Also hier heißt es hier, wenn du gewinnen willst, musst du dich vorbereiten. Man sieht hier schon im Vorblatt, und ich habe es nicht ausgefüllt, und das ist wahrscheinlich jetzt mein großer Fehler. Und dann muss man da reinschreiben, Oliver Gassner, bist geboren, um zu gewinnen, aber du musst dran denken, dass du, um zu gewinnen, dich vorbereiten musst. Und das ist sicher auch keine schlechte Weisheit. So, der Zig Ziglar sagt hier im Untertitel, das ultimative Handbuch für den kompletten Sales Professional der 90er Jahre. Das ist natürlich auch ganz lustig, das im Jahr 2017 zu lesen, weil er dann solche Dinge wie ein Anrufbeantworter oder E-Mail schon als sehr fortgeschrittene Praktiken betrachtet und auch natürlich primär davon ausgeht, dass man durch die Gegend fährt und irgendwie bei Leuten aufschlägt und denen was verkauft. Also ich meine, es gibt sicher viele Leute, die weiterhin so verkaufen, Versicherungsvertreter und so weiter und so fort. Aber dass das letzte Mal versucht hätte, mir jemand Cookware, also Töpfe und Pfannen und sowas hat am Anfang verkauft und Service und weiß der Geier, an der Tür zu verkaufen, das ist doch eine Weile her. Aber grundsätzlich der Prozess, wie sozusagen ein Verkaufsgespräch zustande kommt und wie man den Prozess vielleicht überhaupt sieht, ist ein anderer. Also was ich ganz spannend finde, ist, bin ich auch noch oder war lange in diesem verhaftet, dass ich sage, ja, ich habe jetzt hier das Produkt, ein Seminar oder eine Beratung oder sonst irgendwas und jetzt erzähle ich jemand, wie toll dieses Produkt ist und dann verkauft und dann kauft er es. Ganz abgesehen davon, dass jetzt beim Thema Social Media und das, was ich früher auch am allerbesten funktioniert hat, war einfach sogenanntes Pull-Marketing, das heißt, die Leute kamen auf mich zu und haben gesagt, ich will kaufen und ich will das und das, und dann war es eigentlich kein Problem mehr, weil dann ist der meiste Job schon getan, dann muss man noch einen Termin ausmachen und eine Zeit und dann hat sich das erledigt. Aber eben, also diese grundsätzliche Idee, die viele Leute haben, ich habe jetzt hier dieses Produkt und jetzt erzähle ich jemand, wie toll das ist und dann kauft er das auch. Und das ist was dieses Büchlein hier für mich getan hat, nämlich, also das ist natürlich auch ein bisschen sehr amerikanisch, aber es geht eigentlich erstmal darum zu sagen, Mensch, jetzt stelle ich dem erstmal ein paar Fragen. Und da hatte der so ein Modell, das habe ich mir jetzt natürlich auch nicht, mal gucken, eigentlich habe ich hier die Dinger hier einmarkiert. Das war Need Analysis, da gibt es davor noch was, wo er sagt, also hier auch das Verkaufen ist das Übertragen eines Gefühls. Also vielleicht grundsätzlich, erstens, wenn ich jetzt für eine fremde Firma verkaufe, dass ich von der Firma und von dem Produkt überzeugt sein muss. Wenn ich von der Firma und von dem Produkt nicht überzeugt sein kann, dann kann ich auch nicht gut verkaufen. Das ist die erste interessante Geschichte. Die zweite interessante Geschichte ist, dass ich nicht sage, so, ich ziehe jetzt einen über den Tisch. Ja, also jemand hat mir mal erzählt, sein Schwiegervater hätte gesagt, es steht jeden Morgen ein Dummer auf, den du über den Tisch ziehen kannst. Oder manche Sales-Leute kann man ein bisschen damit foppen, dass man sagt, Sales heißt, den Leuten das Gefühl vermitteln, dass die Reibungshitze, die dabei entsteht, wenn man sie über den Tisch zieht, dass sie das als menschliche Wärme auffassen und so. Und das ist so diese sarkastische Sicht von Sales und wo auch viele Leute eben sagen, Sales ist ein Verkäufer, das ist irgendwie doof und so weiter. Ja. Und hier ist erstens die Perspektive, dass wir eigentlich alle Verkäufer sind, in dem Sinne, dass wir Leute von Dingen überzeugen wollen, die im Idealfall, und das ist eben das, wie das hier aufgefasst wird, dass der, der etwas kauft, das tut, um ein Bedürfnis zu befriedigen und dass ich dem nur was verkaufen kann, wenn ich verstehe, was sein Bedürfnis ist, also sein Need. Ja? Und dazu muss ich auch analysieren, was ist eigentlich das Bedürfnis. Und damit er mit mir redet, muss ich am Anfang einfach auch die Tür öffnen und muss sagen, also er hat da so ein paar Themen, also dass man über die Person redet, dass man über die Organisation redet und dass man eben darüber redet, was der braucht und dann daraus dann die gewisse Fragestellungen entwickelt mit offenen, geschlossenen Fragen, was derjenige braucht. Und dass man dann natürlich das, was man zu verkaufen hat, auf eine bestimmte Art und Weise präsentiert, sodass der versteht. Also erstmal, ich muss verstehen, was der will und der, der was will, muss selber verstehen, dass er will. Und dann kann ich das, was ich zu verkaufen habe, natürlich in der Regel das passende Produkt, da ist es dann hilfreicher, ich habe mehrere Produkte, dass ich das passende Produkt dieser Person dann so vorstelle, dass sie versteht, inwiefern dieses Produkt oder diese Dienstleistung dann ihr Bedürfnis befriedigt. Und das Buch ist natürlich an verschiedensten Stellen sehr amerikanisch, also dass er irgendwie sagt, ja, am Schluss gibt es dann so eine Visualisierung, dass du dich selber als erfolgreichen Menschen visualisierst und dass du sagst, ich unterstütze mich und Gott unterstützt mich auch. Und ja, also das würde man, glaube ich, jetzt so in einem deutschen Salesbuch eher nicht finden. Also es ist schon very American an vielen, vielen Stellen. Aber es ist eben nicht so, wie man es vielleicht erwarten würde, eben so nach dem Motto, es steht jeden Morgen ein Dummer auf, dem kannst du was verkaufen, sondern im Sinne von, es ist deine Verantwortung, jemand, dem du Nutzen bringen kannst, dem das Produkt auch so nahe zu bringen, dass er bereit ist, dieses Produkt gegen sein Geld zu tauschen. Und es ist natürlich so, dass Verkäufer sehr wichtige Menschen sind. Ja? Ich habe gerade in einem anderen Video zufällig reingeguckt, das war eigentlich eine Werbung, da hat dann einer gesagt, ja, guckt euch um. Alles, was hier ist, ist irgendwann mal verkauft worden. Ja, jedes Buch, was da hinter mir steht, ist irgendwann mal verkauft worden. In dem Fall entweder an mich oder ich habe es gekriegt als Belegexemplar. Aber dann hat es der Autor vorher dem Verlag verkauft oder der Verlag hat dem Autor die Idee verkauft, dass der Autor das Buch für den Verlag schreibt. Also verkaufen heißt auch nicht immer nur was gegen Geld tauschen, sondern es heißt eigentlich jemanden davon überzeugen, etwas zu tun, was in beiderseitigem Interesse ist. Eine Sache, die man, denke ich, auch aus dem Buch mitnehmen kann, ist dieses AAAFTS, also Always Ask for the Sale. Ja? Also jetzt mit jemandem ein nettes Gespräch zu führen und dann nicht am Schluss zu sagen, und was kann ich jetzt für Sie tun? Wollen wir uns mal einen halben Tag zusammensetzen? Kostet so und so viel. Das ist dann vielleicht auch ein Fehler. Ja, wenn der dann sagt, nö, und dann kann man sagen, oh, das ist vielleicht ein anderer Zeitpunkt besser zum Anruf. Wann soll ich mich wieder melden? Ist das grundsätzlich für Sie interessant? Wenn er sagt, das ist grundsätzlich für mich nicht interessant. Gut, da hat er dann auch solche Dinge. Aber ja, also meine Erfahrung ist auch, manchmal redet man mit Leuten ewig über irgendwas, manchmal 2 oder 3 Jahre, und irgendwann kommen sie dann und sagen, jetzt brauche ich das, was du anzubieten hast. Ja. Also ein sehr hübsches Büchlein zum Thema Sales, auch sehr systematisch. Es gibt also auch hier immer solche Boxen, ja, wo das dann alles auch nochmal zusammengefasst ist, so dass man, wenn man sich die anmerkt, was ich jetzt nicht in allen Fällen getan habe, also hier wirklich hergehen kann und das sehr gut wiederholen kann. Beim Thema Zeitmanagement hat er ein bisschen eine wilde Geschichte, also dass er mal sagt, jetzt analysierst du mal 3 Tage auf die Art und so weiter. Also da habe ich mit meinem Getting Things Done, glaube ich, ein besseres Modell. Aber er sagt halt, es ist grundsätzlich eine Disziplinfrage. Er schlägt auch solche Dinge vor, wie zu sagen, okay, jeden Morgen zu einer bestimmten Uhrzeit präsentiere ich, ja, oder bin ich in Kontakt mit einem Kunden, ja, dass man sagt, jeden Morgen, und er sagt, die meisten Verkäufe würden morgens zwischen 7 und 12 Uhr getätigt, wobei ich ehrlich gesagt kaum jemanden kenne, den ich um 7 Uhr anrufen kann, um mit ihm über Business-Themen zu reden. Aber mal ganz abgesehen davon, wie fit man zu dieser Uhrzeit ist. Er hat auch solche Kapitel drin, dass Rauchen total schädlich ist und dass Alkohol total schädlich ist und so weiter und so fort. Also es gibt so bestimmte Passagen, wo man dann schon sagt, naja gut, also ja. Aber insgesamt finde ich das ein ganz spannendes Buch. Ich weiß nicht, ob es das auf Deutsch gibt. Ich werde es dann recherchieren und würde es dann sowohl bei ogok.de, wenn ihr danach Zig Ziglar sucht, oder bei blog.literaturwelt.de, wenn ihr danach Zig Ziglar sucht, also Zig Ziglar. Ja? Und wenn ihr das da sucht, dann verlinke ich das da, wenn es das auf Deutsch gibt. Aber wahrscheinlich ist das dann längst nicht mehr im Verkauf. Wenn ihr andere gute Bücher zum Thema Sales kennt, freue ich mich total, wenn ihr das unter dem YouTube-Video, unter einem der beiden Blogbeiträge oder da, wo ich das hier, dieses Ding hier, werde ich bei Twitter und bei Facebook und sonst überall sharen. Und wenn ihr das dort kommentieren möchtet, was euer eigener Geheimtipp zum Thema Sales, Bücher, Literatur, Kurse, Seminare von mir aus, auch wenn es nicht zu werblich wird, könnt ihr also gerne kommentieren. Ja, was gibt es noch für Sachen? Ja, er hat so ein paar Eigenheiten. Also was ganz schön ist, ist, dass er immer wieder Geschichten erzählt. Das fand ich ganz gut. Ich hatte ja vor einer Weile auch dieses Buch von Dale Carnegie zusammengefasst, hier rezensiert. Und da war das ähnlich, also schon very American. Was halt dann so Marotten sind, ist, dass er von seiner Frau immer als The Redhead spricht, also der Rotschopf, und dann aber auch beschreibt, wie toll seine Kinder sind und dass seine ganze Familie in seinem Sales-Team jetzt ist und so weiter. Manche Impulse geben einem schon durchaus zu denken. Ich werde jetzt aber meine Frau nicht die Blondine nennen, glaube ich. Und ja, also wie gesagt, Zig Ziglar, Ziglar on Selling, ist ein ganz hübsches Büchlein, kriegt man enorm billig momentan zum Teil bei Amazon, weil es halt gebraucht irgendwo rumfährt. Ich hatte eine Gutschrift noch bei Amazon USA, die ich anders nicht einlösen würde. Ich habe es mir dann halt aus USA schicken lassen für, ich glaube, $1 und dann irgendwie noch das Porto oder so. Aber ja, also wie gesagt, grundsätzlich empfehlenswert, wenn ihr es irgendwo seht. Und ansonsten freue ich mich auf eure Tipps für gute Bücher zum Thema Sales. Ich habe ja noch ein paar zum Rezensieren rumstehen. Vielleicht werde ich dann doch das eine oder andere mal an die Ohren nehmen, vergleichen und eine kleine Review hier posten. Das war's. Möge der Saft mit euch sein. Schwimmt nicht so weit raus. Trinkt nicht so viel. Und ich freue mich total, wenn ihr den YouTube-Kanal abonniert. Wenn ihr das getan habt, seht ihr auch eine kleine Glocke. Wenn ihr die drückt, werdet ihr keine weiteren Live-Sendungen verpassen. Und das würde mich total freuen. Bye, bye.